Am nächsten Morgen standen die beiden Mädchen auf, frühstückten im Kreise der wenigen Mitschülerinnen, die während der Ferien im Pensionat geblieben waren, und meldeten sich dann bei der Pensionatsleitung ab, um mit ihren Fahrrädern ins Dorf zu fahren. Es war ein wunderschöner Sommertag und die paar Meilen bis zu ihrem Ziel vergingen wie im Fluge. Ich bin immer noch müde. In der letzten Nacht habe ich schlecht geschlafen. Hast du dieses Klopfen nicht gehört? Ein Klopfen? Das wirst du geträumt haben. Vermutlich wegen dem, was wir im Keller gesehen haben. Wahrscheinlich hast du recht. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich wach wurde, wollte dich aber nicht wecken. Ich kann auch sehr ungemütlich werden, wenn mich jemand aus dem Schlaf reißt. Und das ist fürchterlicher als ein Klopfgeist. Ja, das glaube ich dir. Ach, dort ist schon der Schuster. Mr. Horowitz soll ganz in der Nähe wohnen, etwas abseits in einem Hinterhof. Da vorne könnte es sein. Da geht ein kleiner Weg rein. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich klopfe mal. Oh, guten Morgen. Euch kenne ich doch, Mädchen. Oben aus dem Mayfield-Pensionat, oder? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind aus dem Pensionat. Wir hätten da eine Frage an Sie. Es ist für eine Hausaufgabe, die wir machen müssen. Natürlich könnt ihr mich etwas fragen, Mädchen. Dann darf ich euch aber auch auf eine Tasse Tee einladen. Gerne. Mr. Horowitz, Ihr Name klingt ziemlich osteuropäisch. Darf ich fragen, von wo Sie ursprünglich kommen? Ich bin in Warschau geboren. Das liegt in Polen, wisst ihr? Ja, das haben wir natürlich in Geografie durchgenommen. Bei Mrs. Johnson. Aber ich lebe schon fast 50 Jahre hier. Der Liebe wegen. Meine Frau war Irin. Gott hab sie selig. Und sie hat mich hierhin verschleppt. Der Grund, weshalb wir gekommen sind. Mr. Birdley sagte uns, dass Sie schon sehr lange Gärtner bei uns sind. Das will ich aber meinen. 38 lange, stolze Jahre. Kann es sein, dass es mal im Mayfield-Pensionat gebrannt hat? Oh ja, das war sehr tragisch. Eine Schülerin kam dabei ums Leben. Das hatte ich schon fast vergessen. Ist schon so lange her. Das ist ja schrecklich. Wann war denn das? Wissen Sie, wie die Schülerin hieß? Moment, ich habe da etwas. Der Tee ist heiß. Ich habe diesen Zeitungsausschnitt aufgehoben. Hauptsächlich wegen dem Bild von dem Pensionat. Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr mich am Rand des Bildes bei der Gartenarbeit. Ich lese mal vor. Am Abend des 16. August 1907 ereignete sich im Keller des Mayfield-Pensionates ein bisher ungeklärter Brand. Der eilig herbeigerufenen Löschmannschaft gelang zwar schnell die Eindämmung des Brandes, jedoch kam für eine junge Schülerin jede Hilfe zu spät. Qualvoll verbrannte das Mädchen, das sich zum Zeitpunkt des Brandes in den Kellerräumen aufhielt. Die aufsichtsführende Lehrperson, Mrs. Bingle, lehnte jegliche Verantwortung ab, zeigte sich aber betroffen über den Tod der erst 14-jährigen Agnes Wilbur. Ja, richtig, die kleine Agnes. Ein liebes, eher schüchternes Mädchen, das im Garten gerne die Vögel fütterte. Ich glaube, sie war eine Waise und hatte nicht sehr viel Kontakt zu den anderen Mädchen. Sie war eine Waise? Ja, das Leben schreibt auch traurige Geschichten. Ich glaube, die junge Agnes musste in ihrem kurzen Leben schon viel mitmachen. Sie verbrachte ihre jungen Jahre im Waisenstift von Schwester Constantia, bis sich ein entfernter Onkel des Mädchens meldete, der dann die Kosten für die Unterbringung im Pensionat übernahm. Ja, sich aber sonst wohl nicht weiter um sie kümmerte. Das Waisenhaus? Das ist doch am Ende der Straße. Wollen wir da eben noch vorbeifahren, Mary Ann? Ich würde gerne noch mit Schwester Constantia sprechen. Gut, meinetwegen. Ist ja nicht so weit. Vielen Dank, Mr. Horowitz, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ah, das habe ich doch gerne gemacht, Mädchen. Wenn euch mal wieder danach ist, kommt mich doch wieder besuchen. Ein Tässchen Tee kann ich euch immer anbieten. Dankeschön, das werden wir gerne annehmen. Auf Wiedersehen, Mr. Horowitz.